müssen es tun. Alle völlig klein. Ihr seid alle völlig klein. Ihr seid alle völlig gleich. Ihr seid so gleich. Sie tragen so gern dahinter zu freuen, und ihnen ist